Während in Halifax die Zeit unnütz, aber teuer verstreicht, wird die Situation für William in London unbequem. Er steht in direktem Kontakt zu den Investoren und deren Nerven liegen blank. Die Finanzierung der Mission erhöht ihren Blutdruck bereits seit längerem und unter den gegebenen Umständen sieht es nicht so aus, als würde sich das bald ändern. Kapitel 2. So schnell ist noch niemals ein Kabel gelegt worden. Dabei hat alles so verheißungsvoll begonnen. Ein paar Jahre zuvor, als die Idee für das Kabel zwischen den Kontinenten geboren wird, stehen die Zeichen in der Wirtschafts- und Finanzwelt günstig wie nie. Die Erfindung und der kontinuierliche Ausbau der Eisenbahn haben in den zurückliegenden Jahrzehnten die Wirtschaft der Welt grundlegend verändert. Zum ersten Mal ist es möglich, gewaltige Massen von Material und eine große Anzahl von Menschen in sehr kurzer Zeit über sehr weite Strecken zu transportieren. Ein enormer Schub für Wirtschaft und Handel ist die Folge. Kohle und Eisen werden in bisher nie für möglich gehaltenen Mengen benötigt. Nicht zuletzt, weil die Eisenbahnen selbst diese Rohstoffe für ihren eigenen Betrieb und Ausbau verbrauchen. Die für dieses Wachstum erforderlichen Kapitalmengen sind durch einzelne Investoren kaum mehr zu beschaffen und erste moderne Aktiengesellschaften entstehen. In den neuen, schnell wachsenden Industriezweigen gelangen, vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika, einige Unternehmer zu Reichtümern, die Jahrtausende lang nur mächtigen Königen und Kaisern vorbehalten waren. Cornelius Vanderbilt schafft ein Imperium aus 13 Eisenbahngesellschaften, wird zur dominierenden Größe des Transportwesens in den USA und zu einem der reichsten Männer der Welt. Zur gleichen Zeit baut John Davison Rockefeller sein Unternehmen Standard Oil zum alles beherrschenden Öltrust auf, noch bevor das Auto überhaupt erfunden ist. Wenige Jahre später ist er der reichste Mann der Welt und verfügt über ein Vermögen, das nach heutigen Maßstäben ca. 200 Milliarden Dollar beträgt. In Deutschland beginnt die industrielle Revolution zwar später, entwickelt sich dann aber ebenfalls rasant und zeigt ähnlich großen Kapitalhunger wie der angloamerikanische Wirtschaftsraum. 1870 wird daher das deutsche Aktienrecht weitgehend liberalisiert. Ein Gründungsboom ist die Folge. In nur 2 Jahren entstehen fast 1000 Aktiengesellschaften. Teilweise handelt es sich um bereits existierende Firmen, die auf diesem Weg mit frischem Kapital versorgt werden, teilweise um Neugründungen für innovative Unternehmungen in den neu entstehenden Schlüsseltechnologien Berg- und Hüttenbau, Schiffsbau, Eisenbahn und Elektrotechnik. Darüber hinaus kommt es aber auch zu wenig seriösen Scheingründungen, einzig zu dem Zweck erschaffen, ihre Investoren schnell reich zu machen, was sich später bitter rächen soll. Befeuert wird der Boom von den Banken. Sie verdienen viel Geld an den Börsengängen. Gleichzeitig aber scheuen sie das damit verbundene Risiko. Die Lösung dieses Dilemmas besteht in der Erfindung eines neuen Geschäftszweigs, Investmentbanken. Vom übrigen Geldgeschäft abgekoppelt besteht deren Aufgabe vornehmlich darin, Aktiengesellschaften aus der Taufe zu heben. Bald konkurrieren mehr als 100 dieser spezialisierten Häuser miteinander und forcieren das Gründungsfieber nach Kräften. Berlin, 7. März 1871. Lieber Karl, bei der gestrigen Generalversammlung der Deutschen Bank fragte mich der dritte Direktor, ob wir geneigt wären, uns bei einem direkten deutsch-amerikanischen Kabel, wofür in Amerika jetzt große Meinung und viel Geld vorhanden wäre, beteiligen würden. Er sei direkt zur Anfrage beauftragt. Wie denkt ihr darüber? Soll ich auf die Sache ernsthaft eingehen, so gib eure Ansicht. Und einige grobe... Lieber Werner, Kosten über das neue amerikanische Kabelprojekt habe ich heute mit Löffler gesprochen. Dein Werner. Die Geschichte wird 800.000 bis 1 Million Pfund kosten. Übrigens halte ich nicht viel von diesem Projekt, da man bei dem jetzigen Stande der Submarine-Aktien das Geld nicht auftreiben wird. Dein treuer Bruder Karl. Die anfängliche Skepsis des jüngeren Bruders währt allerdings nur kurz. Denn in England, wo er gemeinsam mit seinem Bruder William die Geschäfte des Unternehmens Siemens Brothers führt, entsteht wenig später eine Situation, die seinen Kampfgeist herausfordert. Der britische Firmengründer und Großinvestor John Pender hat begonnen, seine Beteiligungen an diversen Telegrafieunternehmen darunter auch am bereits existierenden Transatlantikkabel der Anglo-American Company, aggressiv auszubauen und ganz unverhohlen die Absicht geäußert, er wolle einen weltumspannenden Trust gründen, den gesamten Telegrafie-Weltmarkt unter seine Kontrolle bringen. Sein Geschäftsgebaren ist ruppig. John Pender gehört zu den besonders rücksichtslosen Manchester-Kapitalisten jener Tage. Manche Unternehmer sehen seine Ambitionen daher mit Besorgnis, darunter bald auch die Brüder Siemens, weil Pender beginnt, seine Hände nach der Indo-European Telegraph Company auszustrecken, die sich in Teilen in ihrem Besitz befindet. Sind Sie sicher, dass Sie Pender richtig einschätzen? Er ist skrupellos. Gewiss, skrupellos. Im Frühjahr 1872 kommt es in London zu einem Treffen mit amerikanischen Geschäftsleuten, die interessante Nachrichten bringen. Würden sich diesseits des Atlantik ausreichend Investitionspartner finden, könne das neue Kabel zwischen den Kontinenten schon bald gelegt werden. In New York liege ein großer Teil des benötigten Kapitals bereit. William und Carl kommt die Offerte auch deshalb gelegen, weil damit der Kabelfabrik der Siemens Brothers in Woolwich, nahe London, die gerade ein wenig unter Beschäftigungsmangel leidet, ein lukrativer Auftrag ins Haus stünde. Die Fertigung mehrerer tausend Kilometer Unterseekabel. Lieber Werner, ob man wohl in Hamburg oder Bremen oder besser an beiden Plätzen Gold für unser Projekt finden würde? In New York sind 200.000 Pfund gesichert und ein hiesiges Haus hat allein 100.000 versprochen. Würde Deutschland auch 200.000 sicher nehmen, und man könnte das gleich im Prospektus sagen, so ist gar kein Zweifel, dass der Rest hier gezeichnet wird. Du meintest neulich, es könnte erst etwas darin getan werden, wenn der Prospektus heraus ist. Da liegt aber gerade der Hund begraben. Man will im Prospektus sagen können, 200.000 Pfund sind in Deutschland platziert. Wenn es auch nur 100.000 Pfund wären. Was sagt Georg zu der Sache? Lieber Karl, er interessiert sich sehr für euer amerikanisches Projekt und wird sich direkt mit dir in Korrespondenz setzen. Er will vor allen Dingen Namen wissen, auf die den Banken alles ankommt. Georg ist ein Neffe zweiten Grades der Brüder und Spiritus Rector der Deutschen Bank, mit besonderem Anliegen der Förderung deutscher Industrie und deren Tätigkeiten im Ausland. Lieber William, heute früh traf ich Georg. Er hat auf euren Wunsch die Aufforderung zur Teilnahme an der Übernahme der 200.000 Pfund verschickt, glaubt aber auf keine günstigen Antworten rechnen zu können. In der Tat ist der Zeitpunkt jetzt für Deutschland höchst ungünstig. Die Leute haben sich an unzähligen, in die Milliarden gehenden Unternehmungen und Zeichnungen den Magen verdorben und sehen nun mit Angst den Zahlungstermin der französischen Anleihe entgegen. Aus all dem kann man wohl ziemlich sicher schließen, dass Deutschland sich gegenwärtig so gut wie gar nicht an der Kabelzeichnung beteiligen wird. Karl geht das Zögern der Deutschen Bank nicht nur gehörig gegen den Strich, er sieht darin auch eine Gefahr. Die Zukunft unseres englischen Geschäfts hängt jetzt geradezu von Georgs Savoir-faire ab. Wenigstens für einige Jahre. Denn ohne ein amerikanisches Kabel zustande gebracht zu haben... Siemens Brothers hat es in London nämlich durchaus nicht leicht. Alle großen und lukrativen Geschäftsfelder befinden sich fest in der Hand einiger weniger, in aller Regel rein britischer, Akteure. Siemens Brothers hingegen wird als deutsches Unternehmen gesehen und kann sich nur durch unanfechtbare Kompetenz, unerschrockenen Pioniergeist und überdurchschnittliche Qualität behaupten. Karl rät daher, nicht länger abzuwarten, die Sache vielmehr selbst voranzutreiben und bei der Finanzierung in die Offensive zu gehen. Lieber William, nun schrieb mir Karl gestern, dass wir im Notfalle die Hälfte der 200.000 Pfund zeichnen müssten. Das hat mir einen tödlichen Schreck eingejagt. Es ist das absolut unmöglich. Karl und William müssen jetzt von London aus einiges an Überzeugungsarbeit leisten, um den konservativ wirtschaftenden älteren Bruder in Berlin zu beruhigen und Schritt für Schritt an die Idee einer eigenen finanziellen Beteiligung heranzuführen. Lieber Werner, mit der Deutschen Bank ist es ja um des Teufels zu werden. Sie sagt weder ja noch nein. Ich kann gar nicht begreifen, warum die Deutsche Bank, respektive Georg, so zögert, da wir ja für das Ganze aufkommen wollen. Da wir das meiste von den 100.000 Pfund nehmen, so könnten wir ja ebenso gut direkt hier unterschreiben. Aber das würde nicht als deutsche Beteiligung gelten. Lieber Karl, die Sache mit der Deutschen Bank habe ich gestern mit Georg geregelt. Die Bank hält ihre eigene Zeichnung von 20.000 Pfund aufrecht. Es ist aber zweifelhaft, ob ihre Hinterleute die weitergezeichneten 30.000 jetzt aufrechterhalten werden. Ich habe ihr daher einen Revers gegeben, worin ich einmal unsere Zeichnung von 50.000 Pfund aufrechterhalte und zweitens... Zwischen diesen Briefen liegen jeweils einige Dutzend weitere, in denen Details besprochen und Verstrickungen entwirrt werden müssen. Dass wir unsere Zustimmung zum Allotment nur geben werden, wenn wenigstens die 800.000 Pfund gezeichnet werden, habe ich persönlich Georg auch zugesagt. Daran halte ich meinerseits auch für jetzt fest. Man kann nicht wissen, wie das Schicksalsrad rollt. Insgesamt ziehen die Diskussionen sich über mehr als ein Jahr hin, bis im Januar 1873 die Finanzierung so weit gesichert ist, dass der Gründungsprozess der Direct United States Cable Company gestartet werden kann. Die Ambassador ist zurückgekehrt. Die Faraday hat sie in Neuschottland getroffen, das Kabel übernommen und ist wieder in See gestochen, um es Richtung Nordost zur Insel Neufundland zu legen. Die Brüder sind zu diesem Zeitpunkt noch immer nicht sicher, ob sie das Kabel dort überhaupt anlanden dürfen. Da aber die Jahreszeit fortschreitet und die Winterstürme nicht warten werden, muss man mit der Legung fortfahren. Neufundland ist kanadisches Territorium. Die Anlandungsstation der beiden Anglo-American-Kabel befindet sich dort und es scheint Verträge zu geben, die der Anglo ein Monopol sichern. Kaum war in London nämlich von einem neuen Kabel zwischen den Kontinenten die Rede, rief der mächtige John Pender zu den Waffen, um seinen weltumspannenden Kabelring, den Globe, vor der unliebsamen Konkurrenz zu schützen. Lieber Werner, Karl wird dir von der neuen Globe Telegraph Company geschrieben haben, welche alle internationalen Linien fressen soll. In London sind Karl und William John Penders Angriffen direkt ausgesetzt. Er will keinesfalls zulassen, dass eine neue Kabelverbindung entsteht, die er nicht kontrolliert. So feuert er aus allen Rohren. In Neufundland vor Gericht, um die Anlandung auf dem Rechtswege zu verhindern, und in London mit aggressiven Offerten, um sich in die Direct United States Cable Company einzukaufen. William und Karl werden zu Verhandlungen zunächst eingeladen, später gedrängt. Bald liegen ihre Nerven blank. Lieber Werner, der Globe nimmt jetzt täglich größere Dimensionen an. Und es ist nötig, dass wir uns entweder für oder gegen denselben erklären. Nur wenig später zählen die Briefe aus London bereits eine ganze Reihe guter Gründe auf, weshalb es ratsam scheint, sich lieber unter das Dach des Globe zu begeben, als gegen ihn in den Kampf zu ziehen. Haben wir die Kraft, einen solchen Kampf durchzuführen, nach Osten und nach Westen? Und wird ein solcher Kampf uns zu besseren Resultaten führen als eine Mitwirkung? Bei Werner, von Anfang an der größte Skeptiker in Sachen transatlantisches Kabelgeschäft, treffen Williams Worte auf offene Ohren. Lieber Bruder, ich muss gestehen, dass ich diese Monster-Interessenvereinigungen hasse, da der Fortschritt durch sie leidet und das Publikum erst recht. Müssen wir uns aber von ihnen fressen lassen, in unserem Interesse, so sehe ich doch gar nicht ein, warum der Globe nicht unsere Linie direkt verspeisen soll. Will der Globe unser atlantisches Kabel übernehmen, ohne direkten Nachteil für uns, so bin ich damit ganz einverstanden. Wirklich wohl ist den Dreien bei diesem Manöver allerdings nicht. Es steht viel auf dem Spiel, nicht nur das Kabelgeschäft selbst betreffend, sondern auch in Bezug auf die Entwicklung einer ganzen Reihe technischer Geräte, die zum Kerngeschäft von Siemens und Halske in Berlin gehören. Ich fürchte, bei der Übernahme durch den Globe, dass dann unsere jetzigen Bemühungen, bessere Apparate und Untersuchungsmethoden zu schaffen, wertlos werden. Schon die Aussicht darauf wirkt sehr deprimierend. Das Telegrafiegeschäft von Siemens ist über viele Jahre konsequent ausgebaut worden und erstreckt sich mittlerweile auf alle wichtigen und wirtschaftlich relevanten Bereiche der Branche. Eine zentrale Voraussetzung, überall tatsächlich mitspielen zu können, ist die Einnahme einer dominanten Rolle in der Projektplanung und Durchführung. Das ist dieses Mal allerdings wirklich riskant. Lieber Werner, meine Zusammenkunft mit Pender wird am nächsten Freitag stattfinden. Und inzwischen ist Zeit, Schlachtpläne zu organisieren. Jetzt sind wieder Unterhandlungen mit den Submarine People im Gange. Man bietet uns 60.000 Pfund jährlich, wovon wir Betrieb, Remonte und Dividende zahlen müssen. Letztere würde auf 5% kommen, aber für Amortisation würde verdammt wenig bleiben. Löffler und in seinem Gefolge unsere Hauptbüroleute Ricketts und Chauvin protestieren gewaltig gegen ein solches Arrangement. Geben wir die Linie jetzt weg, so schaden wir unserem Geschäfte dadurch gewaltig. Bis jetzt gelten wir als Indo-European, und das gibt uns hier mehr Ansehen und Anknüpfungspunkte, als du vielleicht glaubst. Überlege also gründlich und gib bald Antwort. Es ist ein Appell an die Brüder, die seit vielen Jahren darin erprobt sind, ihre Zusammenarbeit besonders dann erfolgreich und krisenfest zu gestalten, wenn ein äußerer Feind das gemeinsame Werk zu zerstören droht. Fast gleichzeitig ändern sich die Rahmenbedingungen plötzlich und dramatisch. Im Mai 1873 bricht die Börse in Wien infolge einer Immobilien- und Spekulationsblase zusammen. Investoren und Aktionäre in ganz Europa sind alarmiert. Ist das ein lokaler Brandherd oder wird es ein länderübergreifendes Großfeuer? Die Angriffe des Globe lassen jedenfalls merklich nach und verlieren 4 Monate später noch einmal deutlich an Aggressivität. An der Börse in New York platzt die Spekulationsblase mit Eisenbahnaktien. Für den Globe und seine Investoren scheint das eine verlustreiche Angelegenheit zu sein. Lieber Bruder, Löffler schreibt, vor der Globe-Verbindung fürchtet sich jetzt hier niemand mehr, da die Leute mit ihren ursprünglichen Ideen vollständig abgefallen sind und der Globe kaum lebensfähig zu sein scheint. Neue Anstrengungen dieser Leute sind fürs Erste nicht zu erwarten. Für Siemens Brothers ist das Globe-Problem, wenn nicht aus der Welt, so doch fürs Erste vom Tisch. Die Verlegung des Kabels von Neuschottland nach Neufundland ist ohne Probleme verlaufen. Die Faraday setzt anschließend Kurs zurück nach England. Lieber Werner, der zweite Teil unserer ersten Expedition ist doch jedenfalls famos fix vonstatten gegangen. Gestern vor 14 Tagen fingen wir erst an, das Shore End in Torbay zu legen und am Sonntagabend waren wir in Conception Bay angelangt. So schnell ist noch niemals ein Kabel gelegt worden. Die Rechtsfragen zur Anlandung sind allerdings noch immer nicht geklärt. Das Kabel liegt daher vor der Küste in flachem Wasser, markiert mit einer Boje, um es leicht finden und wieder aufnehmen zu können. Es ist bedauerlich, dass wir durch die Fehlersucherei im Nebel so viel Zeit verloren haben. Aber wir haben dadurch Gelegenheit gehabt, viel Erfahrung zu sammeln. Dieses Mal müssen wir für bessere elektrische Einrichtungen sorgen, denn deren Unvollkommenheit verdanken wir unser ganzes Unglück. Dass die bisher aufgetretenen Probleme vor allem im noch unvollkommenen Zustand der elektrischen Ausrüstung ihre Ursache haben, mit dieser Meinung steht Karl nicht unangefochten da. Der zweite verantwortliche Mann an Bord der Faraday, Ludwig Löffler, ist anderer Ansicht. Er führt die bisherigen Probleme vor allem auf Karls Mangel an Erfahrung bei der Verlegung von Seekabeln zurück. Ludwig Löffler ist langjähriger, verdienter Mitarbeiter von Siemens Brothers in London und im Laufe der Jahre zum Prokuristen aufgestiegen. In geschäftlichen Angelegenheiten genießt er Williams volles Vertrauen, der sich Löfflers Meinung anschließt, verantwortlich für die Probleme sei, zumindest zum Teil, Karls fehlende Vertrautheit mit der Materie. Werner Siemens ist anderer Ansicht. In seinen Augen ist Karl aufgrund langjähriger Erfahrungen im russischen Telegrafiegeschäft die richtige Wahl. Karl hat dort eindrucksvoll bewiesen, dass er große, komplizierte, über Jahre währende Projekte zu managen und erfolgreich abzuschließen weiß. Es waren zwar ausschließlich Kabelverlegungen an Land, Doch ausschlaggebend ist vor allem Karls Fähigkeit in der Bewältigung von Krisen. Unmittelbar nachdem das erste Problem im Kabel zwischen Halifax und New Hampshire aufgetreten war, schrieb er an William: Dass Karl und Löffler zusammen nicht taugen, war mir klar. Und ich bekam einen großen Schreck, als ich nachträglich erfuhr, Löffler sei auch mit. Für Kabellegungen, die große Ruhe und Umsicht erfordern, ist Löffler nicht der richtige Mann. Und Karl ist nur zu gebrauchen, wenn er die unbestrittene Autorität und die volle Verantwortung hat. Dann beobachtet er gut und entschließt sich schnell. Das Machtwort des großen Bruders aus Berlin hilft allerdings nicht wirklich. Die beiden Männer an Bord der Faraday sind, nicht nur fachlich, uneins. Und Werner ist zusätzlich beunruhigt ob des Charakters von Ludwig Löffler. Ich fürchte, dass persönliche Gefühle die sachlichen Entschlüsse in gefährlicher Weise beeinträchtigen. Nichts ist mir mehr zuwider, als wenn in großen, schweren Lebenslagen egoistische Interessen und Unfehlbarkeits- oder Größenwahn sich breitmachen. Kann das auf Dauer gut gehen? Zwei Verantwortliche, die einander nicht wirklich vertrauen? Die bisherige Verlegung war ein Kinderspiel gegen das, was den Männern noch bevorsteht. Eine Fingerübung im Vergleich zu den Herausforderungen, die als nächstes zu meistern sein werden. In der kommenden, der großen Etappe, werden sie mehr als 4000 Kilometer Kabel quer durch den Ozean verlegen. In bis zu 5000 Meter Tiefe, über die sie so gut wie nichts wissen. Wie auch über manches Problem, das die Crew und die Nerven der Verantwortlichen dort draußen erwartet.